All right, let's take a seat. Okay, nehmt bitte Platz. Schnell, schnell. Let's go. Let's go. All right. Now. Zu den Fragen. Manche sagen, wenn man Dämonen austreibt, können durch das Auflegen der Hände die Dämonen oder auch Krankheiten übertragen werden. Die Möglichkeit ist da. Aber wie Dr. Summerall immer sagte, Fliegen landen nicht auf einem heißen Ofen. Dämonen wollen nichts mit dir zu tun haben, wenn du für Gott brennst. Dämonen nähern sich dir, wenn du... Schaut, es ist erstaunlich. Der Heilige Geist und Dämonen haben etwas gemeinsam. Beide wollen dich. Beide wollen dich ganz. Wenn ihr euch das Wort gefüllt anschaut, wie in gefüllt mit dem Geist. Bei dem Wort gefüllt geht es nicht um eine Menge, wie zum Beispiel bei Wasser. Wenn du sagst, sie waren erfüllt mit Zorn, als ich es ihnen erzählte. Das heißt nicht, sie wurden aufgefüllt mit Zorn. Es bedeutet, dass sie so vom Zorn beeinflusst wurden, dass es sie dazu bewegte oder dazu steuerte, etwas Bestimmtes zu tun. Angefüllt sein mit dem Geist ist nicht eine Frage der Menge. Es bedeutet, dass du so vom Geist beeinflusst bist, dass du die Dinge tust, die er möchte. Versteht ihr? Es bedeutet in Übereinstimmung mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm, so in etwa. Ihr müsst wissen, wenn du tust, was Dämonen mögen, dann bekommst du Dämonen. Wenn du tust, was der Heilige Geist mag, kommt der Heilige Geist zu dir. Es hängt also mit deinen Entscheidungen zusammen. Du hast so viel von Gott in deinem Leben, wie du möchtest. Schon jetzt hast du so viel Gott in deinem Leben, wie du möchtest. Du sagst, oh nein, ich will viel mehr von Gott. Aber nicht, was du sagst, sondern was du tust, zeigt, was du wirklich willst. Es geht um Lippenbekenntnisse. Es geht um das, was du sagst und was du tust. Was du tust, ist das, was du wirklich willst. Wenn du wirklich mehr von Gott haben willst, dann tust du das, was nötig ist, um mehr von Gott zu haben. Eigentlich ist die Frage nicht, mehr von Gott haben, sondern eher weniger von mir. Und dann tust du die Dinge, die Gott gerne tun will. Schau, als du gerettet wurdest, haben viele deiner alten Freunde aufgehört, mit dir zusammen zu sein. Warum? Weil du nicht mehr die Dinge tatest, die sie tun wollten. Viele von euch haben es nicht nötig, dass man Dämonen aus ihnen austreibt. Alles, was ihr braucht, ist, euch mit dem Geist erfüllen zu lassen. Und wenn ihr die Dinge tut, die der Geist möchte, werden die Dämonen aufhören, in eurer Nähe zu sein. Ihr hungert sie einfach aus und dann bleiben sie nicht mehr bei euch. Die Lösung für diese Frage ist längst nicht so mühsam, wie viele von euch glauben. Frage: Bedeutet das, dass die Macht über jemandes Tod oder Leben in unseren Händen liegt? Ja, das ist tatsächlich so. Genauso wie deren mögliche Errettung? Ja, deswegen sagt Jesus, du musst es ihnen erzählen. Gott sagt zu Hesekiel, wenn du es ihnen nicht sagst und sie sterben in ihren Sünden, dann ist ihr Blut an deinen Händen. Ja, so einfach ist das. Und wenn du hingehst, es ihnen sagst, sie warnst und sie ändern sich nicht, dann ist ihr Blut an ihren Händen. Aber wenn du es weißt und es ihnen nicht erzählst, klebt ihr Blut an deinen Händen. So einfach ist das. Was ist, wenn ich nicht bete und sie sterben? Dann war es deine Schuld. Ganz einfach. Aber damit verurteilst du uns. Nein, das machst du selbst, indem du ungehorsam bist und nicht gehst. Ich sag nur, was in der Bibel steht. Versteht ihr? Ich verurteile euch nicht, dass ihr dem Wort nicht gehorcht, verurteilt euch. Aber es gibt keine Verdammnis in Christus. Dann sei in ihm und tu, was dir befohlen wurde. Ganz einfach. Aber glaub nicht, dass du in ihm bist, wenn du nicht tust, was er befohlen hat. Er sagte, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut doch nicht, was ich sage? Wenn du sagst, ich liebe Gott, aber seine Gebote nicht hältst, sagt die Bibel, du bist ein Lügner. Ja, ich will ja, aber ich habe halt ein Problem. Nein, hast du nicht. Dein Problem ist Ungehorsam. Dein Problem ist Rebellion. Dein Problem ist, du willst dich nicht beugen und Gott gehorsam sein und tun, was er dir befiehlt. Sei in Christus. Ganz einfach. Das christliche Leben ist nicht schwer. Wisst ihr, was es schwer macht? Wenn du versuchst, als Christ zu leben, aber mit einer Hand an der Welt festhalten willst. An der Stelle bekommst du Probleme und Kämpfe. Frage. Mein Pastor hat gesagt, nein, wir sind nicht Gott. Er gibt und nimmt Leben. Nein, das stimmt nicht. Er gibt das Leben, aber der Teufel nimmt es. Versteht ihr? Gott ist nicht der Einzige, der Leben gibt oder nimmt. Der Teufel nimmt ebenfalls Leben. Ich garantiere euch, dieser Pastor lebt in einer Überbetonung der Souveränität Gottes. Normalerweise kommt die Überbetonung der Souveränität Gottes daher, dass man keine Verantwortung haben möchte, aber auch nicht tun möchte, was er befohlen hat. Gott ist souverän, was bedeutet, dass er Dinge in Bewegung gesetzt hat. Und Souveränität bedeutet, er wird nicht über das hinausgehen, was er gesagt hat. Kann ich das DHT-Seminar von John G. Lake Ministries downloaden? Ja, du kannst das DHT-Seminar kostenlos von unserer Webseite oder von anderen Webseiten runterladen. Noch eine Frage. Curry, was denkst du über Offenbarung 22, Vers 19? Können wir, wenn wir einmal erlöst sind, unsere Errettung verlieren? Warum solltest du das wollen? Die Sache ist die. Erinnerst du dich daran, wie das Volk Israel aus der Wüste kam, den Jordan überschritt und in das versprochene Land ging? Gott sagte ihnen, geht so weit weg vom Jordan, wie ihr könnt, und bewegt euch in das Land hinein. Sie haben ihre Lager nicht am Jordan aufgeschlagen. Viele Christen gehen gar nicht ins versprochene Land. Sie übertreten den Jordan und bleiben dann einfach ganz dicht am Ufer, damit sie in die Wildnis der Sünde auf der anderen Seite schleichen können, wann immer sie das wollen. Viele Menschen lassen sich gar nicht retten. Sie sind einfach nur überführte Sünder. Und sie kommen zur Kirche, um sich vor dem Zorn Gottes zu verstecken. Sie hoffen, dass sie Pluspunkte bekommen, wenn sie in die Kirche gehen. Ihr müsst verstehen, dass Wiedergeburt bedeutet, sein altes Leben zu hassen. Und wenn du es hast, läufst du nicht wieder zurück. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Wenn du deinem Leben den Rücken zugedreht hast, gehst du nicht mehr zurück. Ich sage nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Vielleicht reizen dich Leute so lange, bis du explodierst und etwas sagst, was du nicht meinst, oder es passiert etwas anderes. Aber das ist etwas anderes als ein Leben in Sünde, in dem du verharrst und trotzdem behauptest, du wärst Christ. Wenn du in Sünde lebst und behauptest, dass du ein Christ bist, bist du die schlimmste Werbung für das Christentum. Denn die anderen Leute wissen, was los ist. Glaub nicht, dass du irgendwem was vormachen kannst. Die Menschen sehen dein Leben und selbst wenn sie nicht sehen, was du tust, merken sie, dass etwas nicht stimmt. Denn du hast keinen Frieden, du bist nicht glücklich, du hast nicht die Kraft Gottes, du hast nicht den Frieden Gottes. Und sie denken sich, wenn das Christentum ist, will ich nichts damit zu tun haben. Aber tatsächlich ist das gar nicht das Christentum. Das Christentum ist nicht versuchen, die Hölle zu vermeiden. Christsein bedeutet, Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und all deiner Kraft. Wenn du das tust, machst du dir keine Gedanken darüber, ob du das Heil verlieren kannst. Du kannst es nicht verlieren, wenn du die ganze Zeit darin lebst. Du musst dich davon entzünden lassen und dann tust du und handelst und tust dabei das, was du tun solltest. Es ist, wie wenn dich die Leute fragen, was ist nötig, damit ich gerettet werde? Oder sie fragen, was muss ich tun, um gerettet zu bleiben? Die Tatsache, dass du mich das fragst, bedeutet, dass du vermutlich gar nicht gerettet bist. Denn du versuchst, das bloße Minimum herauszufinden. Wenn ich dir dann das hier als Grenzlinie zeige, aber in Wirklichkeit liegt die Grenze hier, dann kommst du zwar hierher, aber nicht mehr so weit. Dann, böse Überraschung, schaffst du es nicht. Dr. Summerall sagte immer, lieber gerettet als gejammert. Also hör zu, lieber lehre ich, dass du es verlieren kannst, obwohl ich glaube, dass es nicht so ist, als zu lehren, dass du es nicht verlieren kannst, obwohl ich fürchte, dass du es sehr wohl verlieren könntest. Lieber sage ich euch, seid vorsichtig, denn ihr könntet es verlieren, denn dann werdet ihr auf der Hut sein. Aber wenn ich euch sage, macht euch keine Sorgen, ihr könnt das Heil nicht verlieren, und ihr dann auf eine bestimmte Weise lebt und es verliert, dann wäre es meine Schuld. Deswegen sage ich besser, lieber gerettet als gejammert. Lebt so, als ob ihr es verlieren könntet, und es wird euch vermutlich nie passieren. Kommt mit mir in... Lasst mich euch diesen Vers vorlesen. Also Galater 3, Vers 28. Habt ihr es? Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ihr müsst eins erkennen. Es gibt nicht drei Gruppen von Menschen. Es gibt nicht Christen, die Heiden und die Juden. Also was ich meine ist Folgendes. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein Christ. Dein ethnischer Hintergrund interessiert nicht mehr. Du bist in Christus. Amen. Also unterscheide nicht nach dieser oder jener Sache. Denk dran, wenn es eine neutrale Gruppe Menschen da draußen gäbe, die Christus nicht als Herrn annehmen müssten, dann hätte Jesus nicht kommen und sterben brauchen. Es kann also keine solche Gruppe geben. Du bist entweder ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Jesus sagte, es gibt keinen anderen Weg zum Vater, als nur durch ihn. Amen. Da hast du die Antwort. Einfach genug? Wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, dann denk nicht weiter drüber nach. Geht mit mir in den ersten Johannesbrief. Obwohl, wir kommen zum Johannesbrief noch zurück. Denn über den ersten Johannesbrief kann ich dann heute Abend noch sprechen, falls ich das muss. Gehen wir ins Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Chapter 4. Luke chapter 4. Ich hätte euch das vielleicht sagen können, ihr hättet einen Finger im Galaterbrief lassen können, denn wir kommen dahin zurück. Pardon. Sorry about that. Luke chapter 4. Lukas 4. I guess I need to get there too. Okay, we're going to start about verse 16. Wir fangen bei Vers 16 an. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, also er zitiert jetzt die Stelle aus Jesaja 61, 1 bis 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Also, er beginnt zu reden. Was heißt das? Das bedeutet, er kam nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Stimmt, oder? Er fing an mit seiner Rede. Er konnte sie nicht beenden. Aber er begann. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Also, es hört sich an, als wollte er sich verteidigen. Wir lesen aber nicht davon, dass jemand etwas zu ihm gesagt hat. Aber es heißt, alle Augen schauten auf ihn. Und es heißt, sie staunten über seine gnadenreichen Worte. Er sagt, aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen. Von wem? Zu keiner der israelischen Witwen. Mit anderen Worten, Gott half den Israeliten nicht. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Also was sagt er da? Er sagt, kein Prophet wird in seiner Heimatstadt geehrt. Er sagt, Gott hat vielen Menschen geholfen, aber jedes Mal, wenn er half, hat er den Israeliten nicht geholfen. Worauf hat er da geschlagen? Er zielte auf ihren Nationalismus. Denn sie hatten gesagt, wir wissen, wer unser Vater ist. Abraham ist unser Vater. Aber er sagte, nennt nicht Abraham euren Vater, denn wenn Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben, denn Abraham liebte mich. Aber euer Vater ist der Teufel, denn ihr versucht, mich zu töten, genauso wie ihr versucht habt, die Propheten zu töten. Und das zeigt euch schon, wer ihr Vater war. Denn sie haben an Religion geglaubt, aber nicht an Christus. And not into Christ. Okay? Now, watch what he says. Also schaut, er zielt auf ihren Nationalismus und sagt, dass ihr Israeliten seid, bedeutet gar nichts. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. In der einen Minute hören sie den gnadenvollen Worten aus seinem Mund zu, und in der nächsten Minute werden sie alle wütend. Es braucht nicht lange, um manche Leute aufzuregen. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er hat sie ziemlich wütend gemacht, denn sie wollten ihn umbringen. Nur weil er ihnen gesagt hat, dass ihr Israeliten seid, bedeutet gar nichts. Ihr müsst Gott gehorsam sein. Das beantwortet auch die Frage, die ich vor einer Minute bekommen habe. Also gehen wir zurück zu Vers 18. Jesus zitiert hier, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ich halte mal hier an, was bedeutet das? Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Die Rückwärtskirche. Denn was sagt die Kirche? Wir sagen nicht, der Geist des Herrn ist auf uns, weil er uns gesalbt hat, sondern wir sagen, ich bin gesalbt, denn der Geist des Herrn ist auf mir. Ihr fragt, ist das nicht dasselbe? Nein, es ist das Gegenteil. Wenn ihr das Wort weil benutzt, dann wollt ihr damit sagen, wenn das eine nicht passiert wäre, dann hätte das andere nicht geschehen können. Ich muss es anders zeigen, weil ihr aus dieser Richtung guckt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist Vergangenheitsform. Er hat. Wenn also der Geist des Herrn auf dir ist, weil er dich gesalbt hat, dann muss also die Salbung geschehen sein, bevor der Geist auf dich gekommen ist. Stimmt's? Die Kirche hat ganz häufig gelehrt, dass die Salbung und der Geist das Gleiche sind. Aber das steht hier gar nicht. Hier steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil ich bereits gesalbt bin. Und nicht, ich bin dadurch gesalbt, dass der Geist auf mir ist. Okay, ich weiß, ich wiederhole mich hier häufig. Mit anderen Worten, ihr seid nicht dadurch gesalbt, weil der Geist auf euch ist. Denn der Geist, der auf dir ist, salbt dich nicht. Er sagt dir, der Grund, warum der Geist auf dich kommt, ist der, dass du vorher gesalbt wurdest. Also die Salbung musste zuerst passieren. Und danach kam der Geist auf dich, weil du dann nämlich gesalbt bist. Ich weiß, dass das eine ganz andere Lehre ist. Aber ich habe so viele Schriftstellen, die ich euch zeigen könnte. Ich zeige euch nur ein paar, weil ich nicht die Zeit habe. Also merkt euch die Stelle hier. Geht mit mir zurück in den Galaterbrief. Go back to Galatians. Galatians chapter 4. Galaterbrief, Kapitel 4. Galatians 4. Starting in verse 6. Wir fangen an mit Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Of his son into your hearts, crying, Abba, Father. You hear that? Hört ihr? Weil ihr Söhne seid, hat Gott, Vergangenheitsform, den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Weil ihr Söhne seid, hat er den Geist gesandt. Was musste also vorher geschehen, bevor er den Geist senden konnte? Ihr musstet Söhne werden. Ist das nicht ungefähr das, was Jesus an dieser Stelle hier sagt? Er sagt, der Geist ist auf mir, weil, und hier heißt es, der Geist ist auf uns, weil wir Söhne sind? Hier geht es um die gleiche Konsequenz. Bleiben wir hier für eine Sekunde. Jesus sagte die gleiche Sache. Der Geist ist auf mir, weil. Er hat den Geist seines Sohnes gesandt, weil wir Söhne sind. Versteht ihr? Also mussten wir Söhne sein, bevor der Geist auf uns kommen kann. Aber ihr seht, dass Jesus hier nicht von seiner Sohnschaft gesprochen hat. Er sagte, der Geist des Herrn kam auf mich, weil er mich gesalbt hat. Wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, versteht man es. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das bedeutet also, dass die Salbung in dem Moment kam, als er zum Sohn gemacht wurde. Und weil er dann ein Sohn war, kam der Geist Gottes auf ihn. Stimmt's? Wir könnten also sagen, dass ein Sohn zu sein die gleiche Sache ist wie gesalbt zu sein. Ein Sohn sein ist also das gleiche wie gesalbt sein. Und weil du zum Sohn gesalbt bist, kommt der Geist des Herrn auf dich herab. Also ist der auf dich kommende Geist nicht die Salbung. Versteht ihr? Also ich argumentiere hier mit Absicht so sorgfältig, denn ich will etwas klar machen. Und das ist etwas sehr anderes, als viele von euch gewohnt sind. Ich werde es euch beweisen. Geht mit mir in das erste Buch Samuel. Ich habe es euch ja gesagt, dass wir irgendwann ins Alte Testament gehen. Das erste Buch Mose und 1. Samuel sind der Grund, warum ich eine ganze Bibel, anstatt nur das Neue Testament mit mir herumtrage. Gäbe es Bibeln mit nur dem Neuen Testament, dem ersten Buch Mose und 1. Samuel, dann würde mir das schon reichen. Denn das Gesetz ist weggetan. Also muss ich mich damit nicht weiter beschäftigen. Also, 1. Samuel Kapitel 10. 1. Samuel Chapter 10. Okay? Wir fangen bei Vers 1 an. Also das ist die Geschichte, wie Samuel den ersten König von Israel finden soll. Das wird Saul sein. Und er wird ihn zum König salben. Das wird hier beschrieben. Lass mich jetzt Folgendes fragen. War Saul ein guter König? Nein, war er nicht. Also er fing gut an, aber er wurde dann ein schlechter König. War Gott überrascht, als Saul ein schlechter König wurde? Sagte Gott, oh Mann, das habe ich nicht kommen sehen. Mensch, Saul, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich dich nie zum König gemacht. Hat er nicht getan, oder? Also die folgende Bemerkung. Der Grund, warum Gott dich nicht geheilt hat, liegt darin, dass er weiß, dass du wieder sündigen wirst. Offensichtlich nicht. Gott schenkt Dinge auch, wenn er weiß, dass du sie falsch benutzen wirst. Warum? Weil er immer noch ein guter Gott ist, unabhängig von dem, was du tust. Also 1. Samuel Kapitel 10, Vers 1. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt, also auf Sauls Kopf, und küsste ihn und sprach, ist es nicht deswegen? Wovon spricht Samuel? Er meint damit, der Grund, warum ich Öl auf deinen Kopf gieße, ist der, weil der Herr dich gesalbt hat. Das hört sich an wie etwas, was bereits geschehen ist. Er hat dich gesalbt. Vergangenheit, das ist schon passiert. Er hat dich gesalbt zum Fürsten über sein Erbteil. Also, er nimmt das Öl, gießt es über Saul und sagt zu ihm, ist nicht der Grund, warum ich das getan habe, ist nicht der Grund, warum ich diese physische Salbung mache, der, dass Gott dich bereits vorher gesalbt hat, dass du König sein sollst? Seht ihr es auch so? Also, hier geht es um eine spürbare Salbung mit Öl, etwa wie eine Ordination. Wir haben eine physische Salbung, und er sagt, der Grund, warum ich dich jetzt salbe, liegt darin, weil Gott dich bereits vorher schon gesalbt hat. Also gab es schon eine Salbung, bevor er gesalbt wurde. Es gab eine geistliche Salbung, die stattfand, bevor er physisch gesalbt wurde. Und er sagt in Vers 2, wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zelzach. Sie werden sagen, also wir hören hier Samuel, wie er prophezeit. Das ist so erstaunlich, es ist so genau und detailliert. Also wenn jemand dir prophezeit, dann möchtest du genauso eine Prophetie, stimmt's? Nicht dieses, ja, ja, Gott findet dich toll und Großartiges wird passieren. Man möchte es genauso detailliert wie das hier. Er sagt ihm, wen er treffen wird und was geschehen wird. Die Männer werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst und du zur Terebinte Tabor kommst, werden dich dort drei Männer treffen. Samuel prophezeit immer noch. Die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böckchen und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Das ist sehr detailliert. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben. Und du sollst sie von ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen. Hier spricht also ein Prophet, der prophezeit, dass Saul einer Gruppe Propheten begegnen wird, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Zither und sie werden weissagen. Also jetzt hast du einen Propheten, der prophezeit, dass Propheten prophezeien werden. Man muss genau aufpassen. Es ist wie das Hütchenspiel, wo du raten musst, wo die Kugel ist. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Boah, Moment mal. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Samuel hat Saul gerade mit Öl gesalbt, weil Saul bereits vorher von Gott gesalbt war. Der Prophet sagt ihm nun all dies voraus, Propheten und Prophezeien, und er sagt ihm außerdem, dann wird der Geist des Herrn auf dich herabkommen. Also offensichtlich ist die Salbung Sauls nicht das gleiche wie der Geist, der auf ihn herabkommt. Stimmt's? Denn hier steht Saul, und er ist gesalbt worden, lange bevor der Geist auf ihn herabkommen sollte. Also, dass der Geist auf ihn herabkam, hat ihn nicht gesalbt. Der Geist kam auf ihn herab, weil er gesalbt war. Versteht ihr? Ich empfehle euch, ein biblisches Wortstudium durchzuführen. Für die Worte gesalbt, salben, Salbung. Es gibt im Neuen Testament nur eine Stelle, wobei, das hängt von der Sichtweise ab, wo von Salbung gesprochen wird. Dass man mit Öl salben soll, also eine physische Salbung, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 27. Das schauen wir uns in einer Minute an. Also, wenn ihr eine Wortsuche betreibt, werdet ihr feststellen, dass es ein paar Dinge gab, die im Alten Testament gesalbt wurden. Menschen wurden gesalbt, weil sie damit herausgestellt wurden für ein Amt oder eine Position. Nur das. Und wenn sie gesalbt wurden, ist damit nie irgendeine Form von Kraftwirkung einhergegangen, wie ihr nachlesen könnt. Niemals, stimmt's? Sie wurden gesalbt, aber es kam nie Kraft auf sie herab. Eine gute Sichtweise auf Salbung ist die folgende. Es ist wie, wenn jemand zum Ritter geschlagen wird. Sie nehmen ein Schwert und sprechen etwas dazu. Die Formulierungen können hier unterschiedlich sein. Und dann kommt eine jetzt noch normale Person herein, kniet nieder. Derjenige, der den Ritterschlag durchführt, nimmt das Schwert, berührt damit die Schultern, vielleicht noch den Kopf und sagt dann, ich ernenne dich zu Ritter so und so. Von da an beginnt der Name dieses Menschen mit Sir. Wobei, inzwischen wird ja fast jeder zum Ritter gemacht. Paul McCartney, der hat schon einige Sachen gemacht. Aber wenn ihr Elton John zum Ritter schlagen wollt, also ich denke, dass er nicht an den runden Tisch passen würde. Ritterschaft ist schon etwas runtergekommen. Also ihr versteht, wenn jemand zum Ritter geschlagen wurde, dann kniete er nieder, stand danach auf und war eigentlich immer noch die gleiche Person. Aber sein Status war jetzt ein ganz anderer. Ein gewöhnlicher Mensch kniet nieder und danach erhebt sich ein Ritter. Er war gesalbt, geweiht. Manchmal sagen sie das, ich weihe dich. Auf Englisch, ich salbe dich. Wenn sie sich erhoben, waren sie geweiht, gesalbt in eine bestimmte Position. Also ich empfehle euch da ein Wortstudium. Und wenn ihr das nicht macht, ist es auch nicht schlimm, weil wir nichts weiter damit tun werden. Aber wenn ihr es macht und das nachlest, werdet ihr herausfinden, dass es wirklich so ist. Es geht nicht darum, dass ihr einfach alles glaubt, was ich sage. Ich möchte, dass ihr das nachlest und nachprüft. Und falls ihr auf eine Diskrepanz stoßt, habt ihr die moralische Verpflichtung, mir das zu sagen. Denn am wichtigsten ist mir, dass ich genau und sorgfältig argumentiere. Wenn ihr das nachlest, werdet ihr feststellen, dass im Alten Testament noch andere Dinge geweiht wurden. Alle Utensilien im Tempel wurden gesalbt, aber dadurch haben sie keine übernatürlichen Kräfte bekommen. Der Geist des Herrn schwebte nicht über diesen Dingen, sodass irgendetwas passiert ist, wenn du nah herangegangen bist. Denn bei der Salbung ging es nicht um Kraft, sondern um die Stellung. Sie wurden in eine Position gesalbt. Und wisst ihr, wie diese Salbung genannt wurde? Heilige sie. Die Salbung bedeutet Heiligung. Wenn Dinge abgesondert wurden von dem allgemeinen, profanen, weltlichen Gebrauch und für den heiligen Gebrauch für Gott verwendet, das wurde Heiligung genannt oder Salbung. Du wurdest gesalbt, um geheiligt zu sein. Und das Folgende möchte ich vermitteln, weil es wichtig ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Also war die Salbung vorher. Zuerst wurde er gesalbt und 6 Verse später kam der Geist des Herrn auf ihn. Warum? Weil er gesalbt war. Und in Lukas 4,18 heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. In Galater 4 haben wir gelesen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Weil ihr Söhne seid, weil ihr gesalbt seid, weil ihr ausgesondert wurdet, weil ihr in eine Position gesetzt wurdet, sandte Gott seinen Geist. Die Salbung ist nicht für Kraft, sondern sie ist für die Position. Du bist gesalbt zum Sohn. Du könntest auch das Wort ernannt oder eingesetzt verwenden. Also gesalbt sein bedeutet auch ernannt sein. Er wurde gesalbt zum König oder er wurde ernannt und eingesetzt zum König. Es ist das Gleiche. Ihr könnt das austauschbar verwenden. Ihr müsst allerdings wissen, dass ihr dadurch gesalbt und ernannt werdet, indem ihr das Siegel des Geistes Gottes empfangt. Der Geist Gottes bringt dich zur Welt und sondert dich aus. Und weil du ein Sohn bist, sendet er seinen Geist in dich hinein. Aber zuerst sondert der Geist dich aus. Wir können 2 Aufgaben des Geistes erkennen. Das eine ist das Aussondern. Und das andere ist, wenn der Geist auf dich kommt. Wir nennen das einerseits die Neugeburt und andererseits die Geistestaufe. Die Wiedergeburt ist die Salbung. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht die Salbung, sondern die Geistestaufe ist dann, wenn der Geist über dich kommt, damit du Kraft bekommst. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Für Kraft steht hier das griechische Wort Dynamis, Fähigkeit oder wundertätige Fähigkeit. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Es geht hier um den Heiligen Geist Gottes. Ihr werdet Kraft erhalten. Es geht um Kraft oder Fähigkeit, aber nicht um Vollmacht oder Autorität. Die Autorität habt ihr bekommen, als ihr wiedergeboren wurdet. Versteht ihr? Weil ihr in ihm seid und es seine Autorität ist. Also ihr habt diese Vollmacht. Kommt mit mir schnell in das Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Luke 10. Und hoffentlich kriege ich euch so weit, dass ihr den ganzen Vers glaubt. Now. Actually, you know what? Yeah. Also ich habe euch ja noch nicht gesagt, was wir lesen, deswegen merkt ihr nicht, wenn ich einen anderen Vers nehme. Wir lesen Lukas Kapitel 10, Vers 1. Da wollte ich gar nicht starten, aber wir landen an der gleichen Stelle. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Diejenigen, die Griechisch können, erwarten für das Wort aussenden das Wort apostello, was so viel bedeutet wie jemand als Apostel senden. Wir erwarten, dass Gott jemand als Apostel sendet. Dieses Wort steht hier nicht. Tatsächlich steht hier das griechische Wort ekballo. Wenn man das wörtlich nimmt, dann ist wegschicken ein viel zu schwacher Ausdruck dafür. Das Wort ekballo verwendet Jesus, wenn er sagt, werf die Dämonen raus. Versteht ihr? Wir sollen den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter herausschmeißt in die Ernte. Nicht nur wegsenden, wie einen Apostel auf die Missionsreise. Das sagt er nicht, sondern Arbeiter sollen in die Ernte rausgeschmissen, rausgetrieben werden. An der Stelle sage ich immer, es ist leichter, einen Dämon auszutreiben als einen Christen. Weil Dämonen wissen, dass sie dir gehorchen müssen. Aber Christen denken, ach, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, ich schau mal. Mit Dämonen ist es einfacher. Sie müssen dir gehorchen. Jesus sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Mit anderen Worten, verschwendet keine Zeit. In welches Haus ihr aber eintretet, wovon redet er hier? Von einem Haus, richtig, wenn ihr in ein Haus geht. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Das bedeutet, dass der Friede eine tatsächliche Kraft ist, die ihr spüren könnt. Seid ihr schon mal in einem Haus gewesen, in dem Streit war? Das spürt man, oder? Ihr merkt keinen Frieden, sondern ihr bemerkt, dass der Friede fehlt. Ihr solltet Frieden auf die gleiche Weise spüren können. Er sagt, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Also, er redet hier von einem Haus. Wenn ihr in das Haus geht, sollt ihr Folgendes tun. Ihr esst und trinkt und so weiter. Vers 8. Und in welche Stadt ihr auch kommt, geht es hier noch um ein Haus? Nein, jetzt redet er von einer Stadt. Es hat sich geändert. Es wird größer. Zuerst hat er nur von einem Haus geredet. Jetzt spricht er von einer ganzen Stadt. Was wir in dem Haus tun sollen, wissen wir jetzt. Was tun wir in der Stadt? Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Das bedeutet, ihr müsst vorsichtig sein, wo ihr euch hinsetzt. Ich schaue vorher, wo ich sitze. Wenn ich essen soll, was vor mir steht, lasse ich sie erst das Essen abstellen und dann entscheide ich, wo ich sitze. Okay. Falls es Gemüse ist, müssen wir die Plätze wechseln. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und, Vers 9, und in dieser Stadt, in welche Stadt ihr auch geht, heilt die Kranken, die dort sind. Steht das da? Gibt es irgendeine Bedingung? Heilt die Kranken, die genug Glauben haben. Heilt die Kranken, die Heilung verdienen. Heilt die Kranken, die euch nett behandeln. Das sagt er nicht, oder? Er sagte, in welche Stadt ihr auch immer geht, heilt die Kranken, die dort sind. Die wo sind? In der Stadt. Das bedeutet, jeder Kranke in der Stadt soll geheilt werden. Versteht ihr? Das heißt, keine Ausflüchte, keine Ausreden, gar nichts mehr. Damit fallen schon die meisten Heilungslehren über Bord. Ihr könnt einfach loslegen und Gutes tun. Hört sich an wie aus der Bibel. Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ist Gott mit dir? Warum gehst du nicht los, tust Gutes und heilst alle, die vom Teufel überwunden sind? Hier wird kein anderer Grund genannt, als der, dass Gott mit ihm war. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, und ich rede jetzt ganz langsam, weil ich möchte, dass ihr jedes Wort davon aufnehmt. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, wird derjenige, also ein Einzelner. Es gibt die Lehrmeinung, dass Jesus der Gemeinde so viel Kraft gegeben hätte, dass es sich gleichmäßig auf alle verteilt und jeder ein bisschen dieser Kraft hat. Das ist nicht schriftgemäß. Sonst müsste in der Bibel stehen, die Werke, die ich getan habe, werden sie gemeinsam tun. Aber er sagt nicht sie, er sagt der. Einzelne Menschen können die Werke Jesu tun. Versteht ihr? Jede Einzelperson kann die Werke Jesu tun. Und nicht nur das allein, sondern sogar größere Werke als diese wird derjenige tun, weil er die ganze Zeit fastet und betet. Hat er das gesagt? Nein, er hat gesagt, und er wird größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Also du kannst größere Werke als Jesus tun, nicht weil du etwas getan hast, sondern weil er zum Vater gegangen ist. Denn das hat alles vollendet. Versteht ihr? Nicht aufgrund eurer Verdienste tut ihr größere Werke, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Also wieder, durch Gnade heilt ihr die Kranken. Nicht in eurem Namen, sondern in seinem Namen. Wenn es auf deinen Werken gegründet wäre, dann tätest du es in deinem Namen. Ich versuche euch das einzupauken. Ihr merkt, dass sich das ganze Seminar nur um 5 oder 6 Dinge dreht, die ich auf 1000 verschiedene Weisen sage. Das ist eigentlich alles. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und Gott hat mich von der Furcht der Wiederholung befreit. Ich habe keine Angst, mich ständig zu wiederholen. Er sagte, heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Bemerkt ihr, dass er sagt, heilt die Kranken und sagt, er befiehlt ihnen nicht, rede zuerst und danach heilt. Also sie müssen zuerst Glauben haben und deswegen muss man zuerst predigen, damit sie Glauben bekommen. Nein, er sagte, zuerst heilt und wenn sie dann geheilt sind, dann sagt ihr, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Ihr heilt zuerst und dann predigt ihr. Wenn es jemandem wieder gut geht, wird er viel wahrscheinlicher auf euch hören. Ich habe heute mit jemandem gegessen, er arbeitet an verschiedenen Orten in Indien. Sie gründen Kirchen. Er macht eine fantastische Arbeit. Wir wollen miteinander arbeiten, ich werde in ihrer Schule lehren. Wenn er bald wieder dorthin geht, machen sie die Vorbereitung für die Taufe von 1300 neuen Gläubigen. 1300 in einem Dorf. Ihr solltet die Geschichte hören, wie dieses Dorf gerettet wurde. Fantastisch, richtig gut. Sie arbeiten nun schon einige Zeit dort. Ich will die Fakten nicht falsch weitergeben. Er sagte, dass etwas über 213.000 Christen in den Kirchen zusammenkommen, die zu dieser Organisation gehören. 213.000. Und er sagte, dass zwischen 80% und 85% dieser Menschen zum Glauben kamen, nachdem sie Zeugen wurden, wie jemand durch die Kraft Gottes geheilt wurde. Und das ist die Weise, wie es die Bibel tut. Nicht durch überredende Worte der Weisheit von Menschen, sondern in der Kraft und in der Demonstration des Geistes. An dieser Stelle sollte euer Glaube stehen. Irgendwas ist mit dieser Uhr, sie läuft viel zu schnell. Also zuerst heilt ihr und dann predigt ihr. In welche Stadt ihr aber auch immer gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Also ihr stellt fest, wenn sie euch nicht empfangen, geht hinaus aus der Stadt und schüttelt den Staub ab. Und dann sagt ihr, Das Königreich Gottes ist gekommen. Aber bevor sie euch ablehnen können, solltet ihr vorher die Kranken heilen. Denn es steht ja da, zuerst heilt die Kranken, bevor ihr predigt. Wenn sie euch nicht empfangen wollen, hängt es mit dem zusammen, was ihr predigt. Aber wenn sie euch rausschmeißen, könnt ihr ihnen trotzdem sagen, das Königreich Gottes ist zu euch gekommen, wir haben es euch bewiesen. Also es heißt nicht, wenn sie euch nicht empfangen, dann geht raus und sagt gar nichts. Und wenn ihr die Kranken nicht geheilt habt, dann braucht ihr ihnen auch nicht zu sagen, das Königreich Gottes ist zu euch gekommen, denn ihr habt es ihnen gar nicht gezeigt. Was ihr tun sollt, ist die Kranken heilen und dann verkünden, das Königreich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Der Unterschied ist nur der, dass ihr entweder predigt, während ihr in der Stadt seid, oder erst dann predigt, wenn ihr herausgeht, weil sie euch rausschmeißen. Notice this. Going down. Let's see. Yeah, go down to verse. Also geht bitte zu Vers 16. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben. Für das Wort Macht steht hier das griechische Wort Exousia. Es bedeutet auch Vollmacht oder Autorität. Also, ich gebe euch Vollmacht. Das war damals abgeleitete Vollmacht. Auch ihr habt Vollmacht, aber sie ist nicht abgeleitet. Sie ist angeboren, denn ihr seid in ihm. Diese angeborene Vollmacht kann euch nicht genommen werden, weil ihr in ihm seid und sie ihm gehört. Es ist gar nicht eure. Aber sie hatten abgeleitete Vollmacht, denn er sagte ihnen, geht hin und tut das. Und als sie zurückkamen, endete ihre Mission und es stoppte. Bis zu der nächsten Aussendung, wo er ihnen sagte, tut es wieder. Er musste es ihnen jedes Mal sagen, denn es war ja delegiert. Denn sie waren nicht wiedergeboren durch den Geist, hatten also keine angeborene Vollmacht. Er sagt, siehe, ich habe euch die Macht, Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über einige Macht des Feindes. Steht das hier so? Nein, hier steht über alle Macht. Wenn hier alle Macht und nicht ein bisschen steht, warum glaubt ihr dann, dass es nur ein bisschen bedeutet? Das tut ihr nicht. Warum sieht es dann so aus? Ja, ich weiß, dass wir das tun können, aber ich weiß nicht, ob wir das andere auch tun können. Nein, ihr habt Autorität über alles. Jesus hat nie eine Vollmacht über nur ein bisschen gegeben. Niemals. Weil nämlich beschränkte Vollmacht das Königreich Gottes falsch darstellt. Denn wenn es das Königreich Gottes ist, dann muss es über alles Vollmacht haben, was nicht von Gott kommt. Wenn es schwächer ist, demonstriert es das Königreich nicht. Was aber der Sinn des Kommens Jesu war, nämlich das Königreich zu verkünden und zu demonstrieren. So wird es im Königreich gemacht. Welches Königreich? Das Königreich Gottes. So wird es im Himmel gemacht. Ich zeige euch, wie es im Himmel aussieht. Verkrüppelte Körper werden ganz gemacht. Du kannst nicht nur einige heilen, denn im Himmel gibt es keine Kranken zwischen den Gesunden. Wenn ihr das ganze Bild seht, ändert sich auf einmal alles. Und du fängst an zu erkennen, dass es nicht um dich geht und dass es nicht darum geht, wie viel Kraft du hast und was du tun kannst, sondern es hat damit zu tun, wie du handelst. Ich muss euch gleich in die Pause schicken, sagte er, während er weiterlas. Und über die ganze Kraft des Feindes. Siehe, ich habe euch die Macht, Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft. Und für das Wort Kraft steht im Griechischen Dynamis. Und über die ganze Kraft, die Dynamis des Feindes. Also sagt er, ich gebe euch Vollmacht über die Fähigkeiten des Feindes. Er sagt nicht, ich gebe euch Vollmacht über die Vollmacht des Feindes. Weil nämlich der Feind gar keine Vollmacht hat. Er ist ein Lügner und ein Räuber und ein Dieb und ein Mörder von Anfang an. Er hat und hatte keine Vollmacht. Er war schon immer ein abtrünniger, rebellischer Geist, ein Feind Gottes und er hat keine Rechte. Er ist ein Krimineller vor Gott, versteht ihr? Ein Krimineller braucht keine Vollmacht, er braucht nur Fähigkeit. Und er hat Fähigkeiten, denn er ist ein geistliches Wesen. Deswegen hat er bestimmte Fähigkeiten. Und an dieser Stelle lassen sich die meisten Menschen verwirren. Das würde die Leute, die uns zuschauen, total verrückt machen. Okay, jetzt haben wir es. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Genau, du hast Vollmacht über die ganze Fähigkeit des Feindes. Der Feind hat Fähigkeiten und braucht keine Vollmacht. Kriminelle brauchen keine Vollmacht, sie haben Fähigkeiten. Und aus diesem Grund sind sie Kriminelle, weil sie keine Vollmacht haben. Wenn sie Vollmacht hätten, wären sie keine Kriminellen mehr. Ein Bankräuber ist kein Bankräuber, wenn er Vollmacht hat, das Geld aus der Bank zu nehmen. Wir nennen ihn deswegen Bankräuber, weil er keine Vollmacht hat. Und wenn er auch keine Fähigkeit hätte, dann könnte er gar kein Geld aus der Bank herauskriegen. Man kann also Fähigkeit ohne Vollmacht haben. Und viele Leute denken, weil der Teufel die Fähigkeit hat, etwas zu tun, hätte er auch die Vollmacht dazu. Aber er hat keine Vollmacht, er hat nur die Fähigkeit. Das Geschenk Gottes ist, dass du jetzt Vollmacht über die gesamte Kraft des Feindes hast. An der Vollmacht ist Folgendes richtig gut. John Lake hatte 16 Brüder und Schwestern. Als er 21 Jahre alt war, waren 8 von ihnen schon an Krankheiten gestorben. Und das war auch der Grund, warum er gegen Krankheiten kämpfen wollte. Gott hat ihn nicht einfach ausgewählt und ihm eine Gabe gegeben, sondern er hat gesucht. Er fand jemanden, der in Kraft wirken konnte. Und dann sagte er zu sich, ich werde zu ihm gehen, ich werde göttliche Heilung studieren, damit ich es ausüben und andere darin unterrichten kann. Das tat er und er lehrte es. Und er kam auf 100.000 Heilungen in einem Jahr, weil er 16 andere Männer und Frauen gelehrt hatte, zu tun, was er tat. Es war nicht so, dass Gott sagte, hier ist eine Gabe, zack. Überhaupt nicht. Er suchte danach. Als er dann John Alexander Dowie traf, den Mann, der in dieser gewaltigen Kraft wirkte, wurden verschiedene seiner Brüder und Schwestern geheilt. Dann lag seine Frau im Sterben. Sie konnten sie nicht zu Dowie hinbringen, also schrieben sie ihm. Sie schrieben ihm ein Telegramm und baten ihn zu beten, weil sie im Sterben lag. Dowie schrieb zurück, ich bete, sie wird leben. Das war alles. Kein langes Gebet. Er sagte, er würde um 9.30 Uhr am nächsten Morgen für sie beten. Alle versammelten sich am nächsten Morgen um ihr Bett und schauten auf die Uhr. Sie sieht zur Uhr und sagt, es ist 9.30 Uhr. Dowie betet jetzt. Also bin ich geheilt. Sie stand aus dem Bett auf und war vollständig geheilt. Sie fühlte nichts Besonderes. Sie sagte, ich weiß, dass wenn er betet, die Leute geheilt werden. Und da er betet, bin ich geheilt. Dann sind sie dorthin umgezogen. Dowie war ein erstaunlicher Mann. Seine Lehre war grundsätzlich richtig, aber er war sehr streng. Tatsächlich kam er aus der Nähe, von hier aus Australien. Hier hatte er das erste Mal die Offenbarung, dass Jesus der Heiler ist und dass Krankheiten vom Teufel kommen. Damals benutzte er Apostelgeschichte 10,38, um eine Seuche zu verhindern, die durch sein Gebiet zog und die Hälfte seiner Kirchenmitglieder umbrachte. 1888 stieg er in ein Schiff, fuhr nach Amerika, landete in San Francisco und ging von dort weiter nach Chicago in Illinois. Dort erfuhr Lake von ihm und suchte ihn auf, um göttliche Heilung zu studieren. Lake wohnte dort ein Stück von ihm entfernt und wurde ein Ältester in seiner Gemeinde. Das geschah von 1888 bis 1907. 1907 starb Dowie. Die Pfingstbewegung hatte im Jahr 1901 begonnen. Und Dowie war vollständig dagegen. Er sagte, es ist nicht von Gott. Er verurteilte es zutiefst. Er verurteilte die gesamte Pfingstbewegung. Die Lehre der Pfingstbewegung kam erst im Jahr 1906 nach Zion. Und als dann Charles Parham dort predigen wollte, gab man die Devise aus, vermietet diesem Mann keine Räume. Das wurde jedem gesagt, ihr dürft ihm keine Versammlungsräume vermieten. Also trafen sie sich in Privatwohnungen, unter anderem im Haus von Mary Burgess, die später zu den Assemblies of God-Mitgliedern gehörte und danach einer Kirche in New York vorstand. Eine erstaunliche Frau Gottes. Sie gehörte zu den beiden, die dort die Taufe im Heiligen Geist empfingen. Sie war die Erste. Und der Zweite war ein Besucher in ihrem Hause. Sein Name war F.F. Bosworth. Er war der erste Mann, der dort die Taufe im Heiligen Geist empfing. Und dann wuchs die Bewegung. Das war 1907. Lake arbeitete seit 1891 mit Dowie und Lakes Frau Jenny wurde im Jahr 1898 geheilt. Lake diente bereits 5 Jahre lang, von 1893 bis 1898, im Heilungsdienst, entsprechend dem, was Dowie lehrte. Dowie lehrte Heilung aufgrund des Sühnopfers Christi. Das war alles, was er wusste. Er sprach auch über Geistesgaben, aber nicht viel, denn er wusste nicht, wie sie funktionieren. Er sprach über die Heilung im Erlösungswerk und hatte gewaltige Heilung. Wenn ihr die Fotos sehen könntet, Krücken, Stöcke, Stützen, es war einfach phänomenal. Er hatte keine Taufe im Heiligen Geist. Er heilte die Kranken ohne die Taufe im Heiligen Geist, weil er die Autorität eines Sohnes hatte. Er diente nicht mit der Kraft des Geistes, sondern unter der Autorität des Sohnes. Und auch John Lake hatte großartige Heilungserfolge von 1893 bis 1907. Und im Oktober 1907 wurde auch er im Geist getauft. Gewaltige Heilung. Er hatte bessere Heilung vor seiner Taufe, als die meisten Christen nach ihrer Taufe haben. Aber das macht keinen Sinn, wenn du glaubst, dass du nur dann wirken kannst, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Du erhältst die Kraft, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, entsprechend Apostelgeschichte 1,8, was die Bibel verspricht. Aber er wirkte nicht in Kraft, sondern er wirkte in der Autorität eines Sohnes. Er befahl und es gehorchte. Also es gibt einen Unterschied zwischen Vollmacht und Fähigkeit. Aber ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr habt nicht nur die Autorität in Christus, sondern ihr habt auch die Kraft, die in euch bleibt. Es ist eine Fühlbarkeit des Geistes, die tatsächlich die Heilung beeinflusst. Also gibt es jetzt noch mehr als nur Vollmacht. Ihr habt die Vollmacht als Sohn und dann habt ihr die Fähigkeit des Geistes. Und mit diesen beiden solltet ihr jedes Mal Erfolg haben. Versteht ihr? Der Grund, warum ich das sage, ist, ich möchte, dass ihr Lukas 10, Vers 19 aufschlagt. Oh, ich muss euch in die Pause schicken. Also er sagt, siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts, hört ihr das? Nichts, nicht ein paar Sachen und schon gar nicht alles. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Aber wenn du die Hände auf jemanden legst und er hat einen Dämon, kann er dann auf dich kommen? Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden, denn ihr habt Vollmacht und nun auch Kraft über jede Fähigkeit des Feindes. Aber solltest du die Hände auf jemanden legen, wenn... Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Was ist mit Vergeltungsmaßnahmen? Ja, der Feind wird versuchen, zurückzuschlagen. Deshalb entscheidet euch zu glauben, dass euch nichts unter gar keinen Umständen schaden wird. Wenn ihr glaubt, dass euch Dinge schaden können, dann werdet ihr zurückschrecken. Ihr denkt, Mensch, als ich das letzte Mal für jemand gebetet habe, stand die ganze Hölle gegen mich auf. Das will ich nicht nochmal. Nein, gar nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Geh drauf zu, vernichte es, glaube es. Glauben legt den Schalter um, der dieses Zeug von euch abprallen lässt. Versteht ihr? Was ihr glaubt, werdet ihr bekommen. Also was immer ihr bekommt, dafür habt ihr geglaubt. Hört auf, den Unsinn zu glauben, den ihr da glaubt. Beginnt, der Bibel zu glauben. Glaubt, dass euch nichts in irgendeiner Weise schaden kann. Das sind gute Nachrichten. Ich meine, habt ihr überlegt, was ihr allein heute gelernt habt? So ein paar Einzelheiten? Dass euch nichts schaden kann, dass euch nichts berühren kann, dass ihr Autorität und Fähigkeit habt über die ganze Macht und Kraft des Feindes, dass ihr jetzt losgehen könnt, das Evangelium predigen und alle Kranken in der Stadt heilen könnt und dann sagen könnt, das Königreich Gottes ist nahe gekommen, denn wie es im Himmel ist, soll es auch hier aussehen, weil dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist alles, was ich tue. Ich erfülle das Gebet Jesu. Ich bin die Antwort auf das Gebet Jesu. Versteht ihr? Ihr seid die Antwort auf das Gebet Jesu. Dein Wille geschehe auf der Erde genauso wie im Himmel. Damit es so geschieht, müsst ihr es tun. Denn es wird nicht automatisch geschehen. Denn wenn es automatisch geschähe, dann hätte er es uns nicht befohlen. Aber die Souveränität Gottes. Wenn Gott mich heilen will, dann kann er es tun. Er braucht nicht die Hände eines Menschen. Nein, die Souveränität Gottes sagt, ich will heilen, und zwar durch das Auflegen der Hände eines Gläubigen. Aber Gott kann es auf jede Weise tun, wie er will. Dann lass ihn. Er will es durch Auflegen der Hände machen. Es ist manchmal so erstaunlich. Versteht ihr? Es ist so einfach. Es geht ums Glauben. Es geht nicht ums Wissen. Es ist das Glauben. Ihr müsst euch nur entscheiden, es zu glauben. Entscheidet einfach. So ist es. Nichts wird mir schaden. Gar nichts wird mir in irgendeiner Weise schaden. Also, es ist 4.30 Uhr. Okay, was wollt ihr tun? Ich kann weitermachen, mir geht's gut. Weitermachen? Musst du was auswechseln? CDs oder irgendwas? Kann das so weiterlaufen? Denn da gibt's noch ein paar Stellen, die ich euch kurz zeigen möchte. Da wir gerade über die Salbung gesprochen haben, werde ich einfach weitermachen und darüber reden. Also, wir gehen ins erste Buch Samuel. Yep, go to 1 Samuel. Okay, I appreciate y'all hanging in there. Ich finde es toll, dass ihr weitermachen möchtet. 1. Samuel, schauen wir uns das an. 1 Samuel. Come on, there we go. Now, let's look at this. 1 Samuel chapter... 1. Samuel, Kapitel Okay, tut mir leid, geht in das Buch Richter. Ich wollte über Davids Salbung sprechen. Ihr kennt das mit Davids Salbung. Gott salbte David für die Position Sauls. Und dort steht klar und deutlich, dass der Geist Gottes auf David kam von diesem Tag an. Er war immer da, es war kein Kommen und Gehen. Das ist die Art der Salbung, in der auch wir wandeln sollen. Aber ich werde euch eine andere Art zeigen. Geht ins Buch Richter. Richter 13. Richter 13, Vers 20. Das ist die Geschichte von Samson. Kennt jemand von euch den Namen von Samsons Vater? Ja, genau, er hieß Manoach. Aber würdet ihr nicht auch erwarten, dass, wenn Samson der Sohn ist, der Vater Sam heißt? Macht das nicht Sinn? Das ist Sams Sohn. Oh, ich kenne Sam. Also wenn irgendjemand mal die Bibel neu schreibt, wird er auch die Namen ändern. Die Namen von Personen, die Namen von Orten. Denn es gibt ja einige, die kann man kaum aussprechen. Manchmal denke ich, sie haben sich die Namen ausgedacht, damit es sich eigenartig anhört, wenn du sie aussprichst. Eigentlich hieß er Bill, aber sie haben ihn Methusalem genannt. In dem Jahr, in dem Bill starb. Hört sich nicht wie ein biblischer Name an. Wir sollten ihn Methusalem nennen. Stimmt's? Wenn ihr wissen wollt, was im Kopf eines Heilungsevangelisten vorgeht, dann wisst ihr es jetzt. Ich habe viel zu viel Zeit zum Nachdenken. Also Richter 13, Vers 24. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Samson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machane Dan zwischen Zora und Eshtaol. Habt ihr es bemerkt? Der Geist des Herrn begann, ihn manchmal zu bewegen. Das heißt, der Geist kam auf ihn herab und bewegte ihn von Zeit zu Zeit. Also er war immer Richter von Israel, auch wenn der Geist ihn nicht bewegte. Aber wenn der Geist auf ihn kam, dann bewegte er ihn. Wenn also der Geist immer auf dir ist, dann bewegt er dich auch immer. Ihr habt den Geist nicht nur zeitweilig, ihr bleibt gesalbt, deswegen bleibt der Geist. Er ist die ganze Zeit bei dir, er verlässt dich nicht, also sollte er dich auch die ganze Zeit bewegen. Hört sich an wie Römer 8, 14. Denn so viele durch den Geist Gottes beständig geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das wollte ich hier nur anmerken, damit ihr drüber nachdenken könnt. Gehen wir in Richter Kapitel 16. Also ich werde hier nicht zu anschaulich werden, denn was hier steht, ist ziemlich eindeutig in bestimmter Art und Weise. Wir werden es einfach lesen, denn es ist biblisch. Richter Kapitel 16, es geht immer noch um Samson. Ich habe schon erzählt, wie der Geist Gottes auf ihn kam und das Ganze begann. Vers 1. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Das sollten wir nicht im Leben eines Mannes Gottes lesen können. Stimmt's? Unglücklicherweise passiert es aber häufiger. Wie auch immer. Hier steht, das berichtete man den Leuten von Gaza und sagte, Samson ist hierher gekommen. Da umstellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Also ihr versteht, was hier passiert. Samson geht zu einer Hure und ist die ganze Nacht bei ihr, okay? Und jetzt kommen die Männer aus Gaza, stellen sich auf und sagen, wir warten hier bis zum Morgen und wenn er rauskommt, werden wir ihn umbringen. Und Samson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und packte die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zuliegt. Ihr bemerkt, er tat das durch den Geist Gottes, nachdem er von einer Hure gekommen war. Also nimmt Sünde die Kraft nicht weg, stimmt's? Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Soreklib. Ihr Name war Delila. Ihr stellt fest, dass Delila nicht die Hure war. Denn die Hure, bei der er vorher war, war jemand anders als Delila. Delila hatte zwar lockere Moralvorstellungen, aber sie war nicht die Hure, die vorher genannt wurde. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Zunächst, sie sagten zu ihr, wir wollen wissen, woher Samsons Kraft kommt. Was können wir daraus schließen? Wir können daraus schließen, dass Samson nicht wie ein Bodybuilder aussah. Stimmt's? Wenn ihr euch einen Bodybuilder anschaut, fragt ihr nicht, woher kommt seine Kraft? Denn ihr könnt doch sehen, wo seine Kraft herkommt. Ihr könnt seine Muskeln sehen. Anscheinend sah Samson nicht so aus. Denn sie sagten, wir wollen wissen, woher seine Kraft kommt. Er sah vielleicht aus wie Woody Allen. Denn, sagt selbst, wenn ihr Woody Allen die Stadttore wegschleppen seht, fragt ihr auch, woher hat er diese Kraft? Aber wenn das ein muskulöser Bodybuilder tut, würdet ihr stattdessen sagen, schaut, was er kann. Also offensichtlich sah er nicht danach aus. Hier steht, wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Da sagte Delilah zu Samson, vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Okay, also, falls dich eine Frau jemals fragt, worin besteht deine Stärke und womit kann ich dich fesseln, damit ich dich bezwingen kann? Sagt sie ihr nicht. Also schon daran könnt ihr erkennen, er war nicht das schärfste Messer in der Schublade. Also man kann sich hier gut jemanden wie Sylvester Stallone vorstellen, als er so muskelbepackt war. So wie er den Rocky gespielt hat, so könnte er auch den Samson spielen. Sie sind beide sehr ähnlich, nicht so klug. Könnt ihr es euch vorstellen? Und anscheinend war er wirklich so, denn er sagt es ihr. Und Samson sagte zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf und sie band ihn damit. Halten wir hier an. Also stellt euch mal vor, ihr besucht eine Frau und sie fragt, hey, womit kann ich dich fesseln? Ich sagte ja schon, ich werde hier nicht so anschaulich werden. Sie fragt dich also, du sagst es ihr, und während ihr weiterredet, hallo, 7 frische Bogensehnen für Delilah. Das könnte für manchen ein Hinweis sein, denkt ihr nicht auch? Das passierte dort, er ging nicht zwischendurch nach Hause. Während er da sitzt, tauchen die frischen Bogensehnen auf. Schauen wir weiter. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf. Und sie band ihn damit. Also, was macht er da? Saß er einfach im Stuhl, redete mit ihr, während sie herumläuft und ihn fesselt? Ich habe ja schon gesagt, wir müssen eine Altersbeschränkung festlegen, wenn wir darüber im Detail sprechen wollen. Was jetzt kommt, ist erstaunlich. Während die Lauernden bei ihr in der Kammer saßen. Irgendwas stimmt hier nicht. Samson sitzt da und spricht mit ihr, während sie ihn fesselt. Es beginnt damit, dass sie ihn fragt, womit kann ich dich fesseln, dass du nicht mehr freikommst? Oh, nimm mal das. Dann taucht das auf und sie fesselt ihn damit. Und diese Männer, wo verstecken die sich eigentlich? Also man denkt doch, wenn ich hier stehe und rede und da hinten ist jemand hinter der Plane versteckt, dann denkt man doch, dass ihn irgendwer sieht. Samson hätte doch sehen können, wie jemandes Füße unter dem Vorhang hervorschauen. Aber anscheinend interessiert ihn das gar nicht, was auch wieder tief blicken lässt. Weiter. Und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Samson. Da zerriss er die Sehnen, wie ein Faden aus Werg zerreißt, wenn es Feuer riecht. So wurde seine Kraft nicht erkannt. Da sagte Delilah zu Samson, siehe, du hast mich getäuscht. Und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch jetzt an, womit man dich binden muss. Wir haben ein altes Sprichwort in den Staaten. Täusch mich einmal, Schande über dich. Täusch mich zweimal, Schande über mich. Also, sie hat ihn gerade gefesselt. Er reißt sich los. Dann sagt sie, du hast mich reingelegt. Du hast mich belogen. Jetzt sag mir die Wahrheit. Wie kann ich dich festbinden, damit du nicht mehr loskommst? Und er antwortete. Er sagte zu ihr, wenn man mich ganz fest mit 9 Stricken, habt ihr schon mal einen jungen Hund gesehen, den man ausschimpft und bestraft, dann rennt er weg und jammert und dreht sich um und kommt gleich wieder zu dir zurück. Kennt ihr das? So stelle ich mir Samson vor. Er vergisst alles in 2 Sekunden. Er hat es vollständig vergessen. Er sagte zu ihr, wenn man mich ganz fest mit 9 Stricken, mit denen keine Arbeit getan worden ist, bindet, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. Da nahm Delila neue Stricke. Wo hat sie jetzt die her? Alles, was er erwähnt, taucht plötzlich auf. Es muss irgendjemand geben, der dieses Zeug ausliefert. Und band ihn damit. Dann sagte sie zu ihm, während wieder die Lauernden in der Kammer saßen, Philister über dir, Samson. Da riss er sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sagte Delila zu Samson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch endlich an, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes verwebtest, also dieser Bursche ist einfach, das Ganze ist lächerlich. Sylvester Stallone würde das hervorragend spielen. Also wenn ihr euch das durchlest und mal drüber nachdenkt, dann stellt ihr euch ja unwillkürlich jemanden in dieser Rolle vor. Bei verschiedenen Personen in der Bibel ist das so. Man braucht ein Gesicht für sie. Also zum Beispiel, wenn ihr an Mose denkt, Charlton Heston. Das muss Charlton Heston sein, stimmt's? Also ihr habt ihn in den 10 Geboten gesehen und seht ihn dann danach in Planet der Affen. Und ihr denkt, irgendwer muss Mose helfen. Holt die Affen von Mose runter. Ihr denkt, Mose, wo ist dein Stab? Du kannst doch die Affen mit deinem Stab umhauen. Er wird für mich immer Mose sein. Interessant ist, ich habe ein bisschen nachgeforscht. Wisst ihr, wer sich zuerst für die Rolle des Mose beworben hatte? John Wayne. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch John Wayne als Mose vorstellen? Ich meine, also zuerst einmal hatte er diesen speziellen Gang. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich werde dir sagen, was du tun kannst, Pharao. You're gonna let my people go. Du musst meine Leute gehen lassen. Ihr wisst doch, so hätte er es gesagt. Es heißt ja, dass Mose ein Sprachproblem hatte. Er konnte nicht schnell reden, heißt es. Also dachte ich mir, James Stewart wäre gut für die Rolle gewesen. Also ich sag dir, was du tun sollst. Aber wisst ihr, warum sie es nicht getan haben? Der Film wäre 2-mal so lang geworden. Das wäre so gewesen. Also okay, jetzt zeige ich mein Alter. Weiß hier noch jemand, wer Walter Brennan war, als man das Leben des Paulus verfilmt hat? Mit Sir Anthony Hopkins? Er war fantastisch. Er hat Paulus hervorragend gespielt. Danach dann allerdings Hannibal Lecter. Das zeigt einfach, wie gut er als Schauspieler ist. Aber vor Anthony Hopkins habe ich mir Paulus wie Walter Brennan vorgestellt. Also bevor ich erkannte, dass sein Stachel im Fleisch keine Krankheit war. Denn Walter Brennan hinkte beim Gehen. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er mit Timotheus redet. Timothy, flee, flee! Könnt ihr es sehen? Er hatte kaum Haare auf dem Kopf und ich sehe ihn immer, wenn ich mir Paulus vorstelle. Wie schon gesagt, ich habe viel zu viel Zeit, wenn ich alleine unterwegs bin. Das Ganze hat natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, worüber wir sprechen. Aber wenn wir schon von Schauspielern sprechen und von Bildern. Gott wollte, dass der Leib Christi wie Rambo ist. Sylvester Stallone, die große M60, springt heraus mit seinem Stirnband und den Patronengurten umgebunden, tritt die Tür auf und trifft auf die Krankheit und besiegt sie. So sollte der Leib Christi sein. Aber stattdessen bekommt Gott Barney Fife. Barney Fife, er hat eine Pistole, aber ohne Patronen. Die sind in seiner Tasche. So ist der Leib Christi. Ja, wir haben den Heiligen Geist, aber wir können die Pistole nicht laden und benutzen, bis Andy es erlaubt. Und wenn wir sie schließlich geladen haben, schießen wir uns selbst in den Fuß. Nur als Idee dafür, wie wir aussehen und wie wir es sollten. Und sie machte sie mit dem Pflock fest und sagte zu ihm, Philister über dir, Samson. Da wachte er aus seinem Schlaf auf und riss den Weberpflock und die Kettfäden heraus. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb? An seiner Stelle würde ich zu ihr sagen, wie kannst du behaupten, dass du mich liebst? Du bindest mich immer wieder fest und dann greifen mich die Philister an, was soll das? Wo doch dein Herz nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und es geschah, jetzt pass auf, hier ist der Schlüssel. Vers 16. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Das ist Lutherdeutsch für, sie nervte ihn. Ihr Männer wisst, wie sich das anfühlt. Hey, hey, passt auf, Obacht. Sie hörte einfach nicht auf. Also sie plagte oder nervte ihn, und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Da nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß. Also ich wäre inzwischen ein bisschen misstrauisch bei dieser Frau. Und rief einen und schnitt ihm die 7 Locken seines Hauptes ab. Ich verstehe nicht, wie er das verschlafen konnte. Sie hatten damals keine modernen Geräte. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm, Philister, über dir, Samson. Und als er nun von seinem Schlaf erwachte, sagte er, jetzt kommt eine Schlüsselstelle. Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe. Was er jetzt machen will, hat er schon vorher getan. Und will mich losreißen? Was meint er damit? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht bedeutet es nur schütteln. Vielleicht auch so etwas wie die Profi-Wrestler. Wollte er sich in Rage bringen? Aber ich weiß, dass das Äquivalent im Neuen Testament das Wort anfachen ist. Jetzt passt auf. Er sagte, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Hört ihr das? Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Aber habt ihr bemerkt, was er gesagt hat? Er stand auf und sagte, ich werde tun, was ich immer getan habe. Ich werde mich freischütteln und ein paar Philister töten. Dann stand er auf und wusste nicht, dass der Geist des Herrn ihn verlassen hatte. Versteht ihr, was das bedeutet? Das bedeutet zunächst, dass er jedes Mal vorher das Gleiche getan hatte. Es bedeutet auch, dass er nicht fühlte, ob der Geist auf ihm war. Denn wenn damit ein Gefühl verbunden gewesen wäre, dann hätte er gewusst, dass der Geist nicht mehr auf ihm war. Und das bedeutet, dass jedes Mal, wenn er in so eine Situation ging, er im Glauben hinausgehen musste, sich selbst aufrühren und dann im Glauben hinaustreten, dass Gott mit ihm ist, denn er hatte es niemals gefühlt. Die Kraft des Geistes, die auf dich kommt, löst kein Gefühl in dir aus. Manche sagen, ich fühle mich nicht mächtig. Ja, stimmt, denn du kannst die Kraft nicht fühlen. Wenn du dich machtvoll fühlst, dann kommt das aus deiner Seele und dann bist du am schwächsten. Wenn du schwach bist, dann bist du stark. Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Grund, warum er das sagte, war nicht, dass er schwach war, denn er hatte ja die Kraft des Geistes. Er wollte sagen, wenn ich mich nicht auf meine eigene Kraft verlasse, wenn ich mich auf die Kraft Gottes verlasse, dann bin ich stark. Ihr könnt es nicht fühlen. Überlegt mal, wenn der Geist ein Gefühl auslösen würde, dann würdet ihr euch nach einer Weile an dieses Gefühl gewöhnen. Und ihr würdet dieses Gefühl nicht mehr spüren. So viel ihr sagen könnt, seid ihr jetzt angefüllt mit der Kraft Gottes. Denn die Bibel sagt doch, ihr werdet Fähigkeit und Kraft erhalten, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Als der Heilige Geist auf dich kam, hast du Macht erhalten. Wann auch immer das war, da kam auch die Macht. Und er sagte, ich werde euch nie verlassen noch vergessen. 1. Johannes 2,27, ihr habt eine Salbung erhalten, die in euch bleibt. Sie geht nicht hin und her. Also so wie ihr euch jetzt fühlt, so fühlt es sich an, wenn die Kraft des Geistes auf euch ist. Denn wenn es da ein Gefühl gäbe, dann würdet ihr nicht im Glauben wandeln, sondern im Gefühl. Wenn ihr Hebräer 11 aufschlagt, das machen wir jetzt nicht, dann werdet ihr feststellen, dass Samson erwähnt wird. Dort steht, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Hier wird Samson in der Ruhmeshalle des Glaubens erwähnt als ein Mann des Glaubens. Das bestätigt, dass Samson ein Mann des Glaubens war. Und wir wissen, dass er nicht nach Schauen, sondern nach dem Glauben wandelte. Was er an dieser Stelle tat. Denn er ging nicht im Schauen, sondern im Glauben. Er ging hinaus im Glauben und vertraute darauf, dass Gott mit ihm war. Er hatte kein Gefühl damit verbunden. Er merkte nicht, dass der Geist gegangen war. Das heißt, du kannst nicht sagen, wann der Geist auf dir ist und wann nicht. Seht ihr, wie einfach das ist? Der Geist kommt auf euch herab und ihr könnt es noch nicht mal spüren. Aber das Wichtigste ist, dass du zum Sohn ernannt und gesalbt bist. Und weil du ein Sohn bist, glaubst du der Wahrheit des Wortes. Und weil du ein Sohn bist, sendet er seinen Geist in dein Herz. Der ruft, Abba, lieber Vater. Und wenn der Geist auf euch gekommen ist, wirst du die Kraft empfangen. Ihr müsst jetzt entscheiden, wollt ihr im Glauben gehen, das bedeutet gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, oder wollt ihr nach dem Gefühl gehen, was bedeutet, ihr wartet auf Gänsehaut oder sowas. Aber im Supermarkt bekommt ihr keine Gänsehaut, es sei denn, ihr steht vor dem Kühlregal. Ich weiß inzwischen, ich bin überall der Gleiche, egal wo ich bin. Das war eine Sache, die Sid Roth sehr erstaunt hat. Wir saßen in einem Hamburger Restaurant, um etwas zu essen. Er fragte mich, kannst du das überall tun? Ja, überall. Und dann suchte er nach Krankenleuten. Und er fand welche. Und es erstaunt mich immer wieder. Viele Leute denken, es muss ein Gottesdienst sein. Oder dass wir erst dies oder jenes vorher machen müssen. Aber das stimmt nicht. Der Geist ist der Geist. Wenn es nur an einem Ort passiert, dann ist es nicht der Geist, sondern vermutlich psychologisch. Deswegen spielt Musik, wenn ich für die Leute bete. Sie sagen dann zu mir, ich kann dich nicht hören, die Musik ist so laut. Ich beuge mich dann zu ihnen und sage, brauchst du auch nicht, ich spreche nicht zu dir. Der Geist hört es und versteht. Wenn die kranke Person mich hören muss, dann ist es psychologisch. Aber wenn der Geist oder die Krankheit mich hört, Krankheit ist ein lebendes Ding, ein lebendiges Wesen. Es wird dich töten, aber es ist lebendig. Es wächst, es braucht Nahrung, in der Regel braucht es Sauerstoff. Stimmt's? Es ist ein lebendiges Wesen. Und du hast Vollmacht über jedes lebende Ding. Amen? Okay, ich lasse euch 5 Minuten früher raus.